Erster im siebten Jahr kamen wichtige Männer zu Hesekiel. Zweiter dann sprach Gott zu Hesekiel. Dritter Gott sagt, diese Männer wollen mich fragen. Ich antworte nicht. Vierter Hesekiel soll ihnen die Fehler ihrer Väter zeigen. Fünfter Gott wählte Israel in Ägypten aus. Er versprach ihnen Hilfe. Sechster Gott wollte sie in ein sehr schönes Land bringen. Siebter Gott sagte, werft eure falschen Götter weg. Ich bin Gott. Achter aber sie hörten nicht. Sie behielten ihre falschen Götter. Neunter Gott half ihnen trotzdem. Er wollte seinen Namen schützen. Zehnter Gott führte sie aus Ägypten in die Wüste. Elfter Gott gab ihnen gute Regeln für das Leben. Zwölfter Gott gab ihnen den Sabbat als ein Zeichen. Dreizehnter aber in der Wüste hörten sie nicht auf Gott. Vierzehnter Gott strafte sie nicht ganz. Er schützte seinen Namen. Fünfzehnter Gott schwor, sie kommen nicht in das gute Land. Sechzehnter sie liebten ihre falschen Götter mehr als Gottes Regeln. Siebzehnter Gott hatte Mitleid. Er machte sie nicht ganz kaputt. Achtzehnter Gott sprach zu den Kindern in der Wüste. Neunzehnter ich bin euer Gott. Folgt meinen guten Regeln. Zwanzigster haltet den Sabbat heilig. Er ist ein Zeichen für uns. 21. aber auch die Kinder hörten nicht auf Gott. 22. Gott hielt seine Hand zurück. Er schützte seinen Namen. 23. Gott schwor, ich verteile euch in viele andere Länder. 24. sie hassten Gottes Regeln. Sie suchten falsche Götter. 25. Gott gab ihnen dann Regeln. Diese Regeln waren nicht gut. 26. sie gaben ihre Kinder dem Feuer. Das war sehr schlimm. 27. Hesekiel soll sagen, eure Väter waren nicht treu. 28. im neuen Land beteten sie zu falschen Göttern. 29. Gott fragte, warum geht ihr zu diesen hohen Orten? 30. Gott fragt, wollt ihr auch so böse Taten machen? 31. ihr opfert eure Kinder. Darum antworte ich euch nicht. 32. ihr wollt Holz und Steine anbeten. Das passiert nicht. 33. Gott sagt, ich bin euer König. Ich bin sehr stark. 34. ich hole euch aus den anderen Ländern zurück. 35. ich bringe euch in eine Wüste. Dort richte ich euch. 36. ich richte euch so wie eure Väter in Ägypten. 37. ich zähle euch genau. Ich gebe euch feste Regeln. 38. ich trenne die bösen Menschen von den guten Menschen. 39. dient euren Göttern. Aber macht meinen Namen nicht schmutzig. 40. auf meinem Berg werden alle Menschen mir dienen. 41. ich freue mich über euch. Ich hole euch zurück. 42. dann wisst ihr, ich bin Gott. Ihr seid im Land. 43. ihr denkt an eure Fehler. Ihr findet eure Taten schlecht. 44. ihr wisst dann, ich bin Gott. Ich bin sehr gut.